Servus nach alles. Wir sind quitt an Bock. Raus aus dem Beinhaus. Einen lieben Ruhm ist nicht alles. Man muss auch leben. Wer kommt mit? Unten am Dock ist ein Feinhaus. Du hältst doch nicht Schritt. Ich komm mit. Rass dich drauf. Und wer zahlt? Sie schreiben auf. Und wer zahlt? Ich geh rüber auf den Rindermarkt zu der kleinen Schwarzen. Du, wir kommen mit. Nein, nicht zu dritt, hat sie schon einmal verarmt. Dann gehen wir zum Hunderennen. Mann, das kostet Eintritt. Nicht, wenn sie dich kennen. Ich komm mit. Also los, ohne Tritt. Marsch, Marsch, Marsch. Den Pontus. Und du, Flaccus, und du, die drei Gallien. Du, aber du, Quintilian, überschreitest die Alpen. Nacheifert. der Tür unbeweglich, den Helm unter dem Arm, sein eigenes Standbild. Die anderen Toten, die neu gekommen sind, hocken auf der Bank und warten, wie sie gewartet haben, der einst viele Male auf das Glück und auf den Tod in der Schenke, bis sie ihren Wein erhielten und am Brunnen, bis die Geliebte kam und im Gehölz in der Schlacht, bis der Befehl gegeben wurde. Doch der Neue scheint das Warten nicht gelernt zu haben. Was ein Jupiter soll das bedeuten? Ich stehe und warte hier. Noch schallt rum die größte Stadt, ihr Erdkugel, jeder von der Mauer und mich. Und hier ist niemand, der mich empfängt. Oh, meinen Kriegsheld haben sieben Könige auf mich gewartet. Ist hier keine Ordnung? Mit. Was für Soßen, was für Salate. Ich beschwere mich!

Kriegen nützt, ob du ihnen geschadet hast. Ob man dein Gesicht sehen will, in den Gefilden der Seligen, du brauchst einen Fürsprecher. Hast du einen Fürsprecher in den Gefilden der Seligen? Dass der große Alexander von Makedemon gerufen wird. Aber so er spricht als Sachverständiger. Wie verraten wir die meinen? Der Gerufene meldet sich nicht. Schade, dein Sachverständiger. Ist unbekannt in den Gefilden der Seligen. Der seine Schuhe unverkennbar im Erdball eindrückte. Der gewaltige Alexander ist nicht bekannt hier. Sind. Die Unternehmungen sind nicht bekannt hier. Dann beantrage ich, dass der Fries zu meinem Grabmal, auf dem ein Triumphzug dargestellt ist, geholt wird. Aber wie soll er geholt werden? Ihn schleppen Sklaven. Sicher ist den Lebenden hier der Zutritt verwehrt. Sklaven. Sie trennt nur so weniges von den Toten. Von ihnen kann man sagen, dass sie nur beinahe leben. Der Welt oben herab in das Schattenreich ist für sie nur ein kleiner. Der Fries soll geholt werden. Betrachtet meinen Fries. Einen gefangenen König, Tigranes von Pontos. Seine fremdäugige Königin, seht die schönen Schenkel. Einen Mann mit einem Kirschbäumchen, eine Kirsche verzehrend. Zwei Jungfrauen mit einer Tafel, darauf die Namen von 53 Städten. Einen sterbenden Legionär, seinen Feldherrn, grüßen. Meinen Koch mit einem Fisch. Thank you. Schatte, die Schöffen nehmen den Fries deines Triumphes zur Kenntnis. Sie sind begierig, mehr über deine Triumphe zu erfahren, als dein Fries erzählt. Sie schlagen vor, dass jene gerufen werden, die du auf deinem Fries abgebildet hast. Sie sollen gerufen werden. Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen entstellt wir Schläger die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Wir hier unten brauchen deine Steine nicht. Haben wir doch so viele von denen, die dich trafen, Feldherr, hier unten. Statt der Abbildungen die Abgebildeten, den Steinen ziehen wir vor die Schatten. Ich lege Verwahrung ein, Verwahrung ein, ich will sie nicht sehen. Schatte, verneige dich, dies sind deine Zeugen. Ich beschwere mich, ich beschwere mich, ich beschwere mich. Dies sind deine Zeugen. Aber, das sind Feinde, das sind Feinde. In den wenigen Tagen zwischen Neumond und Vollmond habe ich dein Heer geschlagen, geschlagen mit all seinen Streitwagen und Panzerreiter, mit all seinen Streitwagen. eine Hütte, wie eine Hütte, wie eine Hütte in der Blüte. Als ich auftauchte an seiner Grenze, begann er die Flucht. Und die wenigen Tage des Krieges langten kaum aus für uns beide, die andere Grenze seines Reiches zu erreichen. So kurz dauerte der Festzug, dass ein Schinken, den mein Koch im Rauchfang aufhing, noch nicht durchgeräuchert war, als ich zurückkam. Und von sieben, die ich schlug, war der nur einer. Nur einer. Ist das wahr, König? Es ist wahr. Eure Fragen, Schöffen. Hier der Schattesklave, der einst Lehrer war, hat eine Frage. Und wie kam es? Wie er sagt, wir wurden überfallen. Der Bauer, der sein Heu auflud, stand noch mit erhobener Gabel und schon wurde sein Wagen, der kaum vollgeladene, mir weggefahren. Noch war des Bäckers Brotleib nicht gebacken, als schon fremde Hände nach ihm griffen. Alles, was er euch sagt über den Blitz, der in eine Hütte fuhr, ist wahr. Die Hütte ist zerstört. Hier steht der Blitz. Und von sieben warst du? Nur einer. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis des Königs. Und der Schatte, der einst Kurtisane war, hat eine Frage. Du dort, Königin, wie kommst du hierher? Als ich einst den Torion